Алло? Да? Фрау Анусова? Да, квартирку захотела. Guten Abend. Ich möchte gerne in Ihre Wohnung einziehen. Что? Ich möchte gerne in Ihre Wohnung einziehen. Чё ты, блядь, говори по-русски, ёбаный? Ich verstehe nur die deutsche Sprache. Что? Ja, ich verstehe nur Deutsch. Können Sie Deutsch sprechen? Немецкий изучил, ёбаный. Ja, klar doch. Хуй тебе. Lassen Sie uns unterhalten. Ныряешь насчёт квартирки, аферист ебучий. Хуй тебе, ёбаный. Ja. Stimmt. Да-да, квартирка Дарсена написана. На Дарсена оформлена, блядь. Nein, das stimmt aber nicht. На дочку Дарственную написал. Ты, блядь, опоздал, паскуда. Ich weiß, dass Sie lügen.